hatten doch einflussreiche jüdische Ratgeber dem Kaiser, um ihn an Rüstungen zu hindern, vorgemacht, der Weltfriede werde gewahrt bleiben, und hatten doch die unter jüdischem Einfluss stehende sozialistische und Zentrumspartei nach Wunsch des Weltjudentums die Mittel zum Ausbau des deutschen Heeres und der deutschen Kriegsflotte verweigert und gegen den deutschen Militarismus gewettert. Ringsum Feinde und im Innern Landesverräter. So musste der Plan Judas gelingen. Der Sieg Judas und damit die Zerschmetterung Deutschlands schien sicher. Die jüdische Börse gab dieser Tatsache Ausdruck in einem beispiellosen Kurssturz der deutschen Werte. Und die alljüdische Presse des Auslands sagte schon auf Tag und Stunde voraus, wann die russische Dampfwalze Deutschland zerstört haben werde und die schwarzen Kämpfer für die Freiheit vor dem Schlosse in Berlin stünden. Aber Juda hatte in seiner Rechnung einen Posten übersehen. Die deutsche Heldenhaftigkeit und Treue und die großartige Organisation des deutschen Heeres und den deutschen Geist.